Ach wirklich? Du hast bestimmt noch nicht sehr viel Erfahrung mit Hitze. Nö. Aber manchmal, da schließe ich einfach meine Augen und dann stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn der Sommer käme. Ah. Sommerwind, hüpf auf der Wiese wie ein Kind und ich will tun, was der Schnee so tut im Sommer. Einen Drink in der Hand, mein Schneekörper liegt im heißen Sand. Ich werd wahrscheinlich ganz knackig braun im Sommer. Ich will segeln übers weite Meer, jedem Wintersturm entgehen. Mit einem Sprung bin ich schon im Wasser, es ist schön warm. Und dann würd ich gern sehen, wie die Freunde so vor mir stehen. Stellt euch vor, im Sommer, da wär ich noch viel cooler. Die Hitze und Kälte sind beide extrem. Bring sie zusammen, wo ist das Problem? Der Winter ist schön und ich lieb meine Mütze. Doch wär endlich Sommer, dann würd ich zur Strandbar gehen. Wär das mal schwer, glaub ich, so fest an meinen Traum. Die Sommersonne will ich spüren, man glaubt es kaum. Oh, das wär wirklich cool. Ihr dürft auch alle mit in den Pool. Wenn ich endlich das tu, was Schneemänner tun im Sommer. Ich werd's ihm sagen. Untersteh dich, hörst du? Im Sommer.